Yeah. You know, we do this like every day, get this money. Turn up. Turn off on these punk ass, lame ass motherfucking haters. Yeah. Ich hab Gold um mich herum. Keine Biene, doch ich mache Summ. Ich bring dich um, in meiner Suite im Ritz, ohne Witz. Ich hab Sex ohne Kondom mit deiner Bitch und ich spritze in sie hinein. Mantel von Versace, Shorts von Calvin Klein. Und ich mache Party, Bitches sind am Tanzen. Ich bestelle Flaschen, Kopf putten Wanzen in meine Louis-Taschen. Ich kooperiere, ich bestelle meinen Plug twice. Verweiger der Rezeption meinen Ausweis. Summer auf dem Teller, Juice in meinem Glas. Zur Vorspeise Bruschetta und ich gebe Gas. Ich mache Waffendeals mit der Cosa Nostra. Und die Bitches sagen, ich bin süß wie Panna Cotta. Ich bin am Wappen mit dem Ritz-Card. Pick ne Bitch ho im Ritz-Card. Chill in meiner Suite in dem Ritz-Card. Bitch, you wanna fuck, komm ins Ritz-Card. Ich bin am Wappen mit dem Ritz-Card. Pick the bitch hoe in Ritz Cop. Chill the minor sweet in the Ritz Cop. Bitch, you wanna fuck, come, it's Ritz Cop. Bademantel an, Obst auf dem Teller. Homeboy, ich bin fly, Flugzeugpropeller. Jeans von Dior, Polo, der Sweater. Der ist bald neu, nicht vom Flohmarkt, du Penner. Ich bin am Wappen mit dem Ritz Cop. Pick the bitch hoe in Ritz Cop. Chill the minor sweet in the Ritz Cop. Bitch, you wanna fuck, come, it's Ritz Cop. Ich bin am Wappen in Ritz Cop. Pick the bitch, hoe in Ritz Cop. Chill the minor sweet in Ritz Cop. Bitch, you wanna fuck, come, it's Ritz Cop.